La voix que vous entendez en ce moment, c'est ma voix. Die Stimme, die Sie jetzt gerade hören, ist meine Stimme. Où suis-je à l'instant où je vous parle? Ça n'a aucune importance, croyez-moi. Wo ich mich zurzeit befinde oder von wo ich mit Ihnen spreche, tut nichts zur Sache. Glauben Sie mir. C'est moi que vous voyez là. Ich bin es, die Sie sehen. Voilà. Là, ich bin es, die jetzt c'est moi aufsteht. Qui me lève. C'est moi qui vais ich parler. Bin es, die sprechen wird. Voilà. C'est ich moi bin qui es, parle. Die jetzt spricht. Die Händler von Joël Pommerat. Aus dem Französischen von Bettina Arlt. Ich war Ihre Freundin. Sie sehen sie hier neben mir sitzen. Ihre Freundin. Ich weiß, das Wort ist relativ, aber ich war Ihre Freundin. Sie dachte, und da dachte ich auch, dass es ganz normal sei, dass es ganz normal Kontakt sei. Mit Personen, Kontakt zu, pflegen, mit die Personen tot sind. Zu pflegen, die tot sind. Nur die Toten, sagte sie, würden wirklich existieren, führten ein reales Leben. In ihren Augen waren nur die Toten lebendig. Also haben wir mit den Toten gesprochen. Wir haben ziemlich regelmäßig mit den Toten gesprochen. Was für eine Katastrophe, Ihre Situation damals, wenn man darüber nachdenkt. Keiner hätte an Ihrer Stelle sein wollen. Vor allem seit dem Tag, als Ihr Vater, der Sie unterstützte, so gut er konnte, gestorben war. Ihre Wohnung, da wo sie gewohnt hat, das war, das können Sie sich nicht vorstellen. Eine materielle Leere, die man seinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Denn da war nichts. Wenn man bei ihr reinkam, hat man sich fast geschämt. Und die Vorstellung, dass jemand unter solchen Bedingungen überhaupt leben kann, machte einen traurig. Ja, denn diese Leere konnte einem Angst machen. Und wenn man bedenkt, dass sie die Unvernunft besessen hatte, diese Wohnung auch noch zu kaufen, dann kommt man schnell darauf, dass hier irgendetwas nicht stimmen konnte. Sie war unter einem Berg von Schulden begraben. Von diesen Schulden hätte sie sich mindestens einen Sportwagen kaufen können. Das war der absolute Tiefpunkt für sie. Ihr fehlte das Nötigste zum Leben. Außerdem hatte sie sowieso keinen Führerschein. Dieser Turm war einer der schönsten im ganzen Viertel. Ganz anders als die alten Gebäude weiter unten, die nur so nach Elend rochen. Sie hatte sich den Turm genau deshalb ausgesucht, weil es dort ein klitzekleines bisschen besser war als anderswo. Und weil auch noch andere Eigentümer wie sie darin wohnten. Sie wohnte im 21. Stock und konnte weit blicken. Und der Lift war einer der modernsten, die man sich vorstellen kann. Aber davon abgesehen hatte sie nichts. Gar nichts außer ihren Schulden. Das war wie Elend aus einer anderen Zeit, aber in sehr modernem Dekor. Ja, das war schon erstaunlich. Was ihr mehr fehlte als irgendetwas sonst, war eine Arbeit, und das wusste sie nur zu gut. Wenn man nicht arbeitet, spürt man nicht, dass man lebt. Man ist ein Nichts in den eigenen Augen. Und das Schlimme ist, dass man da nicht herauskommt. Die Zeit, jeder Tag, sagte sie mir, verginge so langsam. Das sei wie Folter, eine Qual, die zur Alltäglichkeit geworden ist. Ich wusste genau, was ich für ein Glück hatte, eine Arbeit zu haben. Vor allem, wenn ich an sie dachte. Wie schwierig es sein musste, in ihrer Lage zu sein. Dass keiner anerkannte, was sie in ihrem Leben alles hätte leisten können. Zusätzlich zu der finanziellen Belastung, der sie ausgesetzt war. Ich war so froh, meine Arbeit zu haben, die mich stützte, die mir half, mich aufrecht zu halten und mich selbst zu achten. Ich wusste genau, was ich für ein Glück hatte. Und sicher deshalb, weil ich so viel Glück mit meiner Arbeit gehabt hatte, war ich ihr gegenüber manchmal verlegen. Tat sie mir manchmal leid, weil sie nicht so viel Glück gehabt hatte wie ich und sich deshalb in solch unbeschreiblichen Schwierigkeiten befand. Schwierigkeiten, die ein Mensch, der alleine war wie sie, nicht bewältigen konnte. Ein Mensch, der sich dermaßen abgelehnt, unnütz und unfähig fühlte. Manchmal, wenn ich morgens aufstand, um zur Arbeit zu gehen und es noch dunkel war, ist sie zur gleichen Zeit wie ich aufgestanden und zu mir gekommen, damit wir zusammen sein konnten. »Du spinnst«, sagte ich ihr. »Warum bleibst du nicht im Bett und schläfst dich aus?« »Der Augenblick.« »Der Moment?« Wenn ich gehen und sie zurücklassen musste, war schwerer als alles andere. So schwer. So schwer. Unendlich schwer. Unendlich schwer. Manchmal hat sie ihre Verwandten eingeladen. Einfach so, ohne Grund. Man merkte es ihnen an, dass sie keine große Lust hatten, zu ihr hinaufzugehen. Meine Freundin musste sich schließlich immer neue und verlockendere Anlässe ausdenken. Man muss dazu sagen, dass ihre Wohnung, die so leer und trostlos und traurig war wie eine Steinwüste, einen nicht gerade mit Frohsinn erfüllte. Bloß der Fernseher brachte noch ein wenig Leben hinein. Am unangenehmsten war es, dass sich meine Freundin nicht davon abhalten ließ, im richtigen Augenblick, wie sie meinte, immer wieder die Gelegenheit zu ergreifen, ihre Schwester zum wiederholten Male zu bitten, ihr Geld zu leihen. Und dabei dachte sie, sie sei so diskret wie möglich. Man spürte jedes Mal, wie lästig das ihrer Schwester war. Und zu guter Letzt, obwohl sie im Grunde ihres Herzens sicher ein mitfühlender Mensch war, blieb ihre Schwester unerschütterlich wie ein Fels. Sie konnte ja nicht jedes Mal der Bitte meiner Freundin nachgeben. Ja, diese Augenblicke waren wirklich schwer für mich zu ertragen. Und ich nahm es meiner Freundin ein wenig übel, dass sie uns dem aussetzte, mich und die anderen. An einem Abend, der ein besonderer Abend war, hatte sie ihre Verwandten zu sich eingeladen, weil ihr Sohn Geburtstag hatte und 9 Jahre alt wurde. Da konnten ihre Schwester und ihr Onkel nicht schon wieder absagen, denn natürlich ist der Geburtstag eines Kindes etwas Heiliges. Als alle da waren, wollte sie gerade ihren Sohn holen gehen, der in seinem Zimmer wartete. Als eintrat, was sich schon seit Tagen abzeichnete und unausweichlich war, die Dunkelheit. Zuerst dachten alle, es sei ein allgemeiner Stromausfall. Doch dann wurde ihnen schnell klar, dass dieser Stromausfall im Gegenteil ein ganz individueller war. Und man ahnte natürlich auch sofort die Gründe. Was für eine Katastrophe für meine Freundin. Denn dieser Abend sollte doch etwas ganz Besonderes sein. Die ganze Tragweite ihrer materiellen und finanziellen Misere wurde den anderen wieder einmal schlagartig vor Augen geführt. Denn man hatte ihr den Strom abgestellt, ihr allein. Da war der Geburtstag, das schöne Fest für ihren Sohn, ruiniert. Ihr Onkel wurde sehr wütend. Dir fehlt jeder Sinn für die Realität, sagte er. Es ist erbärmlich. Und er hatte recht. Da schämte sie sich noch mehr. Eines Tages hatten der Onkel meiner Freundin und ihre Schwester geheiratet, sich gegenseitig. Von außen betrachtet konnte einem diese Verbindung schon etwas merkwürdig erscheinen, wenn nicht sogar befremdlich. Aber der Onkel meiner Freundin war nur der Halbbruder des Vaters meiner Freundin und ihre Schwester. Von daher war gegen ihre Heirat nichts einzuwenden. Außerdem war es eine echte Liebesheirat. Seit einigen Jahren sah ich mich, obwohl ich in der glücklichen Lage war, eine sichere Anstellung bei dem Unternehmen zu haben, so wie fast jeder andere auch in unserer Gegend, mit einem kleinen Problem konfrontiert. Dieses kleine Problem betraf meine Gesundheit und stand zweifellos in Zusammenhang mit meiner Arbeitstätigkeit. Immer wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, begann sich so ein Schmerz in meinem Rücken bemerkbar zu machen. Und ich hätte laut geschrien, ich gebe es zu, hätte ich nicht auf gewisse Wundermittel zurückgreifen können, die mir ein Arzt verschrieben hatte und die den Schmerz ein wenig linderten. Ich glaube, ohne meine Freundin, ohne ihren beständigen Zuspruch hätte ich bald aufgegeben, das ist sicher. Ich wäre zu Hause geblieben und hätte meinen Arbeitsplatz verloren. Denn so ist das Leben. Ich hätte nur noch die Fliegen auf dem Parkett gezählt, während die anderen ihr Leben im Unternehmen weitergelebt hätten, ohne mich. Das war das Allerschlimmste, wenn ich daran denken musste. Eines Tages, als ihre Geldprobleme schwindelerregende Dimensionen angenommen hatten, riet ich ihr, eine Frau aufzusuchen, die ein wenig über ihr im Turm wohnte, im 29. Stock. Diese Frau arbeitete nicht, so schien es, war aber ebenfalls Eigentümerin ihrer Wohnung und hatte sich gerade ein schönes neues Auto gekauft. Es hieß, mitten am Tag gingen die Männer reihenweise bei ihr ein und aus. Ehrlich gesagt hielt ich das für ein Gerücht. Wir beschlossen, sie um die Summe zu bitten, die meine Freundin monatlich zur Abzahlung ihrer Wohnung benötigte. Aber genau in dem Augenblick nahm sie mich zur Seite und wollte mit mir sprechen. Meine Freundin sagte mir, diese Frau sehe ihrer Schwester ähnlich, fand sie. Ich fand nicht, dass sich die beiden Frauen ähnlich sahen. In diese Sache mit der Ähnlichkeit hatte sich meine Freundin völlig verstiegen. Und es bestärkte mich in meiner Einschätzung, dass sie nicht immer Sinn für die Realität hatte. Das Schlimme war, dass sie danach gehen wollte. Sie habe Angst, sagte sie mir. Angst vor dieser Frau, die ihrer Meinung nach aussah wie ihre Schwester. Eines Tages fand sie sogar, dass im selben Produktionsbereich, in dem ich arbeitete, eine Frau war, die ihr selbst wie aus dem Gesicht geschnitten sei. Wie ein Ei dem anderen. Wie ein Ei dem anderen. Die hatte sie angeblich gesehen, als sie mich eines Abends nach Feierabend abgeholt hatte. Am nächsten Tag habe ich natürlich vergeblich gesucht. Hab alle Frauen um mich herum genau studiert, aber mir ist keine aufgefallen. Denn ganz offensichtlich gab es auf meiner Arbeit keine, die ihr ähnlich sah. Sie hat sich da schon oft täuschen lassen in ihrer Wahrnehmung der Dinge und der Menschen. Nein, manchmal fehlte ihr wirklich ein wenig der Sinn für die Realität. Aber am schwersten zu begreifen war für sie, dass sie nicht bei Norsilor unterkam. Denn schließlich arbeiteten dort praktisch alle Leute aus der Gegend. Kein Mensch weiß, wie es ihr, als Firmenfremde damals gelungen war, ins Gebäudeinnere zu gelangen. Die Ausgänge waren streng bewacht. Meine Freundin war so verzweifelt. Sie war regelrecht außer sich. Sie wolle doch nur wissen, sagte sie, was sie von den anderen Angestellten, die hier arbeiteten, unterscheide. Jedes Mal, wenn sie ihr Glück hier versucht hatte, jedes Mal, wenn man ihr die Gelegenheit gab, sich auf einem Posten zu bewähren, ganz gleich welchem, um sie vielleicht später fest einzustellen, hatte sie versagt und musste wieder gehen. Ich wusste ja, dass die Arbeit, die hier von uns verlangt wurde, nicht ganz einfach war. Dass sie Genauigkeit und Pünktlichkeit erforderte. Qualitäten, die nicht gerade zu den Stärken meiner Freundin zählten. An jenem Morgen musste ihre Schwester gerufen werden, die in den Büros arbeitete, und ihr Onkel, der einen kleinen Produktionsbereich leitete. Um sie zu beruhigen und sie dazu zu bringen, wieder zu gehen. Es ist klar, dass sie an jenem Tag bei dem Unternehmen keine Pluspunkte gesammelt hat. Und eines Tages hat sich ein neues Ereignis in ihrem Leben zugetragen. Ein Ereignis, das so aufsehenerregend war, dass man es kaum glauben konnte. Eines Tages nämlich stellte uns meine Freundin einen jungen Mann vor, den wir nicht kannten. Was uns dann erschütterte, war die Tatsache, dass sie behauptete, er sei ihr Sohn. Diesen Sohn habe sie vor sehr langer Zeit unter eigentümlichen Umständen und in aller Heimlichkeit zur Welt gebracht. Jetzt habe sich dieser Mann mit ihr in Verbindung gesetzt und sie wolle auch ihrerseits den Kontakt zu ihm wieder auffrischen. Daher bat sie uns, ihn auch unsererseits als ihren Sohn zu betrachten. Und zwar sofort, vom heutigen Tage an. Es folgte ein langes, beredtes Schweigen. Einige husteten, wie im Film, wenn eine peinliche Situation entsteht. Leider hat sich der Eindruck, dass meine Freundin zu Leichtfertigkeit, ja sogar Unverantwortlichkeit und vor allem zu Inkonsequenz neigt, durch das Ereignis der sonderbaren Geburt eines neuen Kindes in der Kneipe noch verstärkt. Ich glaube nicht, dass meine Freundin je aus bloßer Boshaftigkeit oder Schlechtigkeit gelogen hat. Sie selber sagte ja, sie habe noch nie gelogen, nicht mal mir gegenüber. Es ging das Gerücht um, ihr Sohn sei in Wirklichkeit ein gerade entlassener Sträfling. Das ließ sich natürlich nicht nachprüfen. Außerdem verdient jeder im Leben eine zweite Chance. Nur eine Sache war klar. Auch wenn dieser Mann noch sehr jung war, war er doch eindeutig zu alt, um aus dem Bauch meiner Freundin gekommen zu sein. Einige Zeit später sprach eine junge, zurückhaltende Frau meine Freundin an und bat sie um ein Treffen in der einzigen Kneipe unseres Viertels. Meine Freundin kannte die Frau nicht. Die Schüchternheit dieser Frau war erstaunlich. Sie sagte, sie kenne die Situation meiner Freundin. Sie bot meiner Freundin an, ihr im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten finanziell unter die Arme zu greifen. Meine Freundin war von diesem Angebot völlig verblüfft. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie sagte ihr, sie brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Sie hätte vor allem gerne gewusst, was diese junge Frau dazu bewogen haben könnte, ihr helfen zu wollen. Aber stattdessen verabschiedeten sie sich und die junge Frau schlug ein neues Treffen am nächsten Tag vor. Beim Abschied glaubte meine Freundin, so sagte sie mir, eine Ähnlichkeit festgestellt zu haben. Eine ihrer berühmten Ähnlichkeiten, von denen sie nicht lassen konnte. Zwischen der jungen Frau und ihrer Mutter, die schon sehr lange tot ist. Eines Tages kam der Tag, als meine Freundin zum ersten Mal ihre Mutter wieder sah, seit sie gestorben war. Hinter der Theke der Kneipe, die Arme voller Blumen, so als wolle sie davonfliegen. Ihre Mutter sah sie an und unterstützte sie, so gut sie konnte. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht sicher, ob ich all das, woran ich mich erinnere, wirklich mit ihr erlebt habe. Meine Erinnerung daran ist inzwischen so seltsam. Eigentlich kann man das ja alles kaum glauben. Und wie oft wir gelacht haben. Denn das darf man nicht vergessen. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Wir haben auch oft gelacht. Ich wohnte gegenüber in einem der Häuser, die nicht so schön waren und wesentlich schmutziger als der Turm, in dem meine Freundin wohnte. Wenn ich zu ihr wollte, musste ich also über die Straße gehen und mit dem Aufzug in den 21. Stock fahren. Meistens musste ich zu ihr gehen, aber manchmal kam sie auch runter und besuchte mich. Eines Abends hat mir meine Freundin die Dinge erklärt, die sie bewegten tief in ihrem Herzen. Die Welt, in der wir lebten, war in ihren Augen nicht real, sondern eine Welt, in der wir uns einbildeten zu leben, ohne zu merken, dass wir es gar nicht tun. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas gehört hatte. In ihren Augen war der Tod die wahre Welt. Sie habe überhaupt keine Angst, beim Gedanken daran zu sterben. Denn dann fingen wir erst richtig an zu leben. An einem anderen Abend fragte sie mich, ob ich nicht auch Kontakt aufnehmen wolle. Zur Welt des Todes, also zur wahren Welt. Aber die Wahrheit sei nicht so leicht zugänglich. Wir könnten auf dem Weg dorthin auf Schwierigkeiten stoßen, warnte mich meine Freundin. Und auch wenn man den Tod überhaupt nicht zu fürchten brauche, so komme man doch an Orte, sagte sie, gegen die sich das Denken sträube. So wie bei dir auf der Arbeit, wenn sich dein Körper gegen bestimmte Bewegungsabläufe sträubt, die du so schnell wie möglich auszuführen hast. Oft, wie auch an jenem Abend, haben sich, nachdem sie sich durch schreckliche Vorzeichen angekündigt hatten, Im Fernsehen die Toten gezeigt. Und an jenem Abend war es zufällig ein ganz besonderer Toter, der sich bemerkbar machte. Der Vater meiner Freundin. Meine Freundin war außer sich vor Freude. Wir haben ihn gesehen und konnten mit ihm sprechen, über meinen Fernseher. Es kam auch vor, dass die Toten, wie zum Beispiel der Vater meiner Freundin, direkt zu uns kamen. Der Vater meiner Freundin war bei einem Unfall bei Nocilor gestorben. Ein paar Monate vor seiner Pensionierung bei einer Explosion. Dieses Unglück hatte uns alle tief getroffen. Der Mann liebte seine Arbeit so sehr. Daher war es fast ein Trost, zu wissen, dass er sein Leben dort beendete, wo es ihm am besten ergangen war, in seinem Unternehmen. Doch an jenem Abend hörte ich meine Freundin etwas zu ihrem Vater sagen, das mich noch zusätzlich beunruhigte. Ich hörte, wie meine Freundin mit ihrem Vater über ihre angebliche Position bei Nocilor sprach, die sich, sagte sie, von Tag zu Tag besser entwickelte. Ihre Anstellung in dem Unternehmen, sagte sie. Und ich begriff, dass sie ihrem Vater die Wahrheit über ihre tatsächliche Situation verheimlichte. Aber warum? Worin bestand denn dann in den Augen meiner Freundin der Unterschied zwischen der wahren Welt und der falschen? Heute weiß ich gar nicht mehr, was ich von der ganzen Sache halten soll. Die einzige Gewissheit, die mir bleibt, auch wenn sie nur winzig ist, ist die Tatsache, dass der Vater meiner Freundin und sein Bruder, ihr Onkel, sich sehr ähnlich sahen, was mir keine Ruhe ließ. Denn wie sollte das gehen? Die beiden Männer waren nicht vom selben Blut. Die beiden Brüder waren gar keine leiblichen Brüder. Die Unterhaltung meiner Freundin mit ihrem Vater in meinem Fernseher dauerte noch bis spät in die Nacht. Der Vater meiner Freundin, der tot war, und ihr Onkel ähnelten sich wirklich sehr. In dieser Hinsicht, und ich betone nur in dieser Hinsicht, war ich mit meiner Freundin völlig einer Meinung. Sie sagte, wie können zwei Menschen, die sich so ähnlich sehen, so verschieden sein? Der eine so gut und der andere so gemein. Und sie weinte. Bei der Arbeit musste ich oft an das denken, was ich draußen erlebt hatte. An meine Gespräche mit meiner Freundin über das gegenwärtige Leben. Dass wir zu leben glauben, das aber gar nicht real wäre. Und über diesen Tod, der real und also das wahre Leben sein soll. Ich wurde immer müder. Und meine Schmerzen im Rücken gingen praktisch gar nicht mehr weg. Manchmal stiegen sie hoch bis zum Scheitel, innerlich. Und ganze Tage, ganze Monate hätte ich nur schreien mögen. Natürlich hat es mir geholfen, an all die Menschen zu denken, die keine Anstellung haben und nicht so viel Glück wie ich arbeiten zu dürfen. Aber es war schwer. Ja, schwer. An manchen Tagen trotz allem. Wahres Leben oder nicht? Meine Schmerzen nahmen bald so viel Raum in meinem Leben ein, dass ich nach der Arbeit immer zu Hause bleiben musste. Das Schlimmste war, dass ich inzwischen auf die Anwesenheit einer anderen Person angewiesen war. Ich hatte Anfälle, bei denen mein ganzer Körper steif wurde und sich verhärtete. Es hätte passieren können, dass ich mich in der Küche auf den Fliesen wiederfinde und mich nicht mehr rühren kann. Zum Glück bekam ich solche Anfälle nur zu Hause. Meine Freundin war mir eine große Hilfe. Und so vergingen die Abende, einer nach dem anderen. Eines Abends jedoch musste mich meine Freundin der Sorge dessen überlassen, den sie beharrlich ihren großen Sohn nannte. Ohne dass ihr das irgendwer glaubte. Ich war ein wenig überrascht. Ich kannte ihn ja kaum. Er arbeitete zwar auch bei Nocilor, aber immerhin waren wir fast 20.000. Über seine Vergangenheit gab es die wildesten Gerüchte, unter anderem Gefängnis. Und einige hatten sogar über die Gründe seiner möglichen Verurteilung spekuliert. Mord an Frauen. Darüber konnte man nicht einfach hinwegsehen. Natürlich ließ ich das nicht nachprüfen. aber das hat ihn mir nicht sympathischer gemacht. Im Laufe der Abende, die er bei mir verbrachte, erkannte ich, wie ich zugeben muss, dass er wesentlich sensibler war als der Durchschnitt meiner männlichen Kollegen im Unternehmen. Und eines Abends fing etwas an zwischen uns. Und eines Abends fing etwas an zwischen uns, das ich mir nicht ganz erklären konnte. Aber dann war wieder alles normal. Zum Glück, denn mit ihm hatte ich ein paar außergewöhnlich schwere Anfälle. Trotzdem glaube ich, dass an diesem Tag das Unheil seinen Lauf nahm und unaufhaltsam auf die Katastrophe zusteuerte, die so viel Schaden anrichten und zum endgültigen Bruch zwischen mir und meiner Freundin führen sollte. Ich gebe zu, dass mich Politik nie besonders interessiert hat. Aber eines Tages wurden bei uns sowas wie kleine Wahlen abgehalten. Und ein Mann, den wir ein wenig kannten, weil er entfernt mit meiner Freundin verwandt war, ließ sich aufstellen. Er ging zu den Leuten hin und erzählte ihnen von seinen sogenannten Absichten für den Fall, dass er gewählt würde. Wir fühlten uns geschmeichelt. Denn das war das erste Mal, dass wir vielleicht bald einen Politiker kennen würden. Er war ein außergewöhnlicher Mensch mit enormer Begabung, von der wir uns zu verschiedenen Anlässen schon hatten überzeugen können. Er hatte ein unglaubliches Talent, die Leute mitzureißen, und war mit Leidenschaft bei der Sache. So vergingen die Abende für mich wie im Fluge. Angenehm und doch das Leben. Als sich solch ein Abend dem Ende neigte, kam die junge Frau, die so scheu war, dass sich alle anderen davon anstecken ließen, zu mir und bat mich, ihr zu helfen, erneut mit meiner Freundin Kontakt aufzunehmen. Warum wollte die junge Frau ihr eigentlich helfen? Helfen? Ich fragte sie, aber sie wusste keine Antwort. Das fanden wir alle ein wenig merkwürdig. An einem der folgenden Tage, als ich mal wieder mit dem angeblichen Sohn meiner Freundin allein war, ereignete sich schon wieder etwas, das ich mir nicht ganz erklären konnte, über das man aber auch nicht hinwegsehen konnte. Ich wusste nicht, wie ich den Vorfall in Worte fassen sollte. Ich war ja nicht mal sicher, ob überhaupt etwas passiert war. Deshalb fand ich danach keine Worte, um meiner Freundin davon zu erzählen, obwohl ich spürte, dass das wichtig gewesen wäre. Diese Sprachsperre war eine Katastrophe, schien mir. Am nächsten Morgen konnte ich zum ersten Mal, seit ich bei Norsilor angestellt war, nicht zur Arbeit gehen. Das war der erste Tag in meinem Leben, an dem ich nicht arbeiten gehen konnte. Ich konnte mich nicht rühren. Ich lag mehrere Stunden bewegungsunfähig im Hausflur, bis ausgerechnet meine Freundin mich gefunden hat. Meine Rückenblockade überkam mich, als ich gerade dabei war, die Wohnungstür abzuschließen. Meine Trauer war noch größer als der körperliche Schmerz. An dem Morgen musste ich ins Krankenhaus gebracht werden. Und auf dem gesamten Weg ließ mich der Gedanke nicht los, dass ich vielleicht für den Rest meines Lebens nutzlos sein würde. Doch am Nachmittag ereignete sich eine noch viel größere Katastrophe. Am Abend waren meine Freundin und ihre Schwester in die Kneipe gegangen. Da hörten sie in ihren Köpfen eine Explosion. Sie reagierten nicht, weil sie, wie sie mir später sagten, dachten, sie hätten es sich nur eingebildet. Aber es hatte tatsächlich eine Explosion gegeben bei Norsilor. Ein wichtiger Produktionsbereich, neben dem ich übrigens an dem Morgen normalerweise gearbeitet hätte, war aus bisher unbekannten Gründen in die Luft geflogen. Der große Sohn meiner Freundin hatte ja schon Tote gesehen. Viele Tote. Verrückte Sache. Ausgerechnet das erste Mal, wo ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Nach der Katastrophe waren wir alle niedergeschlagen. Und natürlich ohne Beschäftigung. Unter uns befand sich die Frau, von der meine Freundin sagte, sie ähnelte ihrer Schwester. Die Frau, die nicht arbeitete und trotzdem in so einer wunderschönen Wohnung wohnte. Ich sage es nochmal, ich konnte die Ähnlichkeit nicht nachvollziehen. Der Verwandte meiner Freundin hatte die Wahl gewonnen und wollte sich mit uns treffen, um uns mitzuteilen, was er an höchster Stelle über die Situation des Unternehmens in Erfahrung gebracht hatte. Der Verwandte meiner Freundin wirkte auch ziemlich durcheinander. Er wusste nicht recht, wie er sich ausdrücken sollte, obwohl er normalerweise völlig unbefangen ist. Er teilte uns mit, dass die Katastrophe, die sich gerade ereignet hatte, eine noch größere Katastrophe nach sich ziehen könne. Er könne nicht mit Sicherheit sagen, ob das Unternehmen irgendwann wieder aufmachen würde. Nein, nicht mit Sicherheit. Es stellte sich heraus, dass Personen an allerhöchster Stelle, die anscheinend das Leben nicht kennen, beschlossen hatten, dass unser Unternehmen zu gefährlich geworden sei. Es stellte sich heraus, dass andere, noch übelgesinntere Individuen dem Unternehmen vorwarfen, es würde verdächtige Substanzen produzieren, die zum Beispiel zur Herstellung von brutalen und radikalen Waffen genutzt werden können. Tut mir leid, aber das stimmte nun wirklich nicht. Wir haben doch den Krieg nicht erfunden, die Grausamkeit und die Gewalt. Wir waren doch nicht dafür verantwortlich, wie unsere Produkte genutzt wurden. Natürlich sind unsere Produkte gefährlich. Natürlich kann man damit töten, auf grausame Weise sogar. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir ihnen unser Leben verdanken. Heute haben sie 80 Menschen getötet. Aber zugleich ernähren sie 20.000, hat der Verwandte meiner Freundin gesagt. Wir waren entsetzt. Wir hätten nie gedacht, dass sie das Unternehmen eines Tages dicht machen würden. Der Verwandte meiner Freundin sagte, er wolle kämpfen. Er rief uns auf, all unsere Kräfte zu vereinen. Dies sei ein Kampf für das Leben. Die Arbeit retten, um unser Leben zu retten. Irgendwann sagte ich, ich könne mir nicht vorstellen, nicht mehr zu arbeiten. Und fing an zu weinen. Der Verwandte meiner Freundin tröstete mich. Er sagte, dass jeder Mensch eine Arbeit braucht. Dass alle Menschen Arbeit brauchen, so wie die Luft zum Atmen. Denn, sagte er, wer einem Menschen die Arbeit nimmt, nimmt ihm die Luft zum Atmen. Wozu wäre sonst die Zeit nütze, wenn wir sie nicht hauptsächlich zur Arbeit nutzen würden? Was wäre unsere Zeit ohne die Arbeit? Sie wäre zwecklos. Und das merken wir, sobald wir aufhören zu arbeiten. Dann sind wir traurig, dann langweilen wir uns und werden krank. Ja? Wir haben ein Anrecht auf Arbeit, aber sie ist auch ein Bedürfnis. Allen Menschen. Sie ist unser Handel, unser aller Handel. Denn sie allein hält uns am Leben. Wir sind wie Geschäftsleute, wie Händler. Wir verkaufen unsere Arbeit, wir verkaufen unsere Zeit, unser wertvollstes Gut, unsere Lebenszeit, unser Leben. Wir sind die Händler unseres Lebens. Und das ist gut so. Das ist würdig und ehrbar. Und genau deshalb können wir mit Stolz in den Spiegel schauen. Und schon sah man wieder Lächeln auf den Gesichtern. Da erhob sich die Frau, deren Tätigkeit uns unbekannt war, und erklärte feierlich, dass sie sich uns anschließen wolle. Sie arbeite zwar nicht bei Norsilor, aber sie fühle sich trotzdem mit uns solidarisch, sagte sie, denn sie habe auch eine Arbeit und fühle sich uns daher sehr verbunden. Uns allen lag die Frage auf der Zunge, was denn eigentlich ihre Arbeit sei. Sie übe, sagte sie uns, seit 8 Jahren den Beruf einer Prostituierten aus. Sie verkaufe zeitweise Teile ihres Körpers gegen Geld und betrachte, so sagte sie, diese Tätigkeit selbstverständlich als ganz normale Arbeit. Sie verkaufe nicht ihre Seele, beruhigte sie uns. Sie vermiete bloß kleine Teile ihres Körpers. Sie lachte. Das sei ein ganz normaler Handel. Sie fühle sich als ganz normalen Menschen mit einer ganz normalen Arbeit ganz einfach. Und es tue ihr gut, sich über diese Fragen auszutauschen und ihre normale Arbeit endlich in aller Offenheit verrichten zu können. Einer sagte, aber was fällt Ihnen denn ein? Was meinen Sie? Fragte die Frau. Wollte diese Frau uns provozieren oder das Andenken derjenigen beschmutzen, die bei der Katastrophe ums Leben gekommen sind? Was fiel ihr ein, sich mit uns zu vergleichen? Und der große Sohn meiner Freundin sprach schließlich aus, was alle dachten. Und er sagte, dass sie nichts bei uns verloren habe. Warum nicht? Fragte die Frau. Weil das so ist, sagte der angebliche große Sohn meiner Freundin. Aber die Frau wollte nicht gehen. Sie sah nicht ein, warum sie nicht genau wie die anderen auch ein Anrecht auf einen Platz in dieser Versammlung habe. Zum Glück hat sie schließlich doch nachgegeben. Die Versammlung endete dadurch schon etwas seltsam. An dem Tag, als wir erfahren hatten, dass unser Unternehmen vielleicht für immer geschlossen werden solle, waren wir alle ganz verzweifelt nach Hause gegangen. Aber komischerweise war es meine Freundin, deren Zustand immer bedenklicher wurde. Die wenigen Male, wo sie sich zu einer Äußerung durchringen konnte, sagte sie: Die Vorstellung, dass unser Unternehmen geschlossen werden solle, sei ihr unerträglich. Wir alle fanden ihre Reaktion ungewöhnlich, da sie ja gar nicht bei Nocilor arbeitete. Während all dieser langen Zeit vergaß meine Freundin völlig die Realität um sie herum, die für sie persönlich weit schlimmere Konsequenzen hatte als die Katastrophe mit dem Unternehmen. Bald würde man sie aus der Wohnung werfen müssen. Eines Tages begann die junge Frau, die immer so scheu wirkte, sie regelmäßig zu besuchen. Sie wolle ihr helfen, sagte sie, und zwar jetzt mehr denn je. Sie wolle ihr etwas geben. Doch meine Freundin lehnte ab. Denn sie verstand nicht, sagte sie, warum diese junge Frau ihr unbedingt helfen wolle. Also fragten wir die Frau, warum sie meiner Freundin unbedingt helfen wolle. Das könne sie nicht sagen, sagte sie. Sie wisse wirklich nicht, was sie uns darauf antworten solle. Und weil die Wohnung meiner Freundin immer noch so leer war wie eh und je, wollte die junge Frau ihr eines Tages ein Möbelstück schenken, das ihren Eltern gehörte. Mühevoll transportierte die junge Frau das Möbelstück in die Wohnung meiner Freundin. Das würde den Leuten, die sie aus der Wohnung werfen wollten, die Arbeit erschweren. Am selben Abend erzählte mir meine Freundin, dass sie ihren toten Vater auf dem Möbelstück gesehen habe. Und dass es das erste Mal in ihrem Leben war, dass ihr Vater sich ihr zeigte, ohne dass sie ihn darum gebeten hatte. Und in der Nacht ereignete sich noch etwas viel Erstaunlicheres. Ihre Mutter kam und streichelte ihre Wange. Ein paar Tage später wurde das zweite Möbelstück der jungen Frau aufgestellt. Am nächsten Morgen sah meine Freundin ihre Mutter auf dem Möbelstück, das ihr die junge Frau geschenkt hatte. Ich war noch immer ans Haus gefesselt. Meine Freundin und ich hatten keinen direkten Kontakt mehr. Nur von ihrem angeblichen großen Sohn erfuhr ich manchmal Neuigkeiten über sie. Erst hatte ich ihn gebeten, nicht mehr zu kommen wegen der komischen Sache zwischen uns, kurz vor der Katastrophe. Doch er hatte das Bedürfnis zu reden. Zu reden und natürlich auch, dass jemand mit ihm redete. Später, als es mir wieder besser ging, bat ich meine Freundin, mich in meinen Keller zu begleiten, damit sie mal vor die Tür kommt. Ich gab vor, etwas verloren zu haben, das mir sehr am Herzen lag. Im Flur, der zu meinem Keller führte, sah meine Freundin ihre Eltern und ich bildete mir ein, ich sah sie auf. Und genauso sicher, wie ich glaubte, ihre Eltern zu sehen, sah ich auch danach, wie ihre Mutter sich zu meiner Freundin beugte und ihr etwas ins Ohr flüsterte. Meine Freundin drehte sich lächelnd zu mir um. Aber ihre Mutter hielt sich den Finger vor den Mund, damit sie mir nichts sagte. Was war es wohl, das ich nicht hören durfte? Eines Tages sagte uns der Politiker: Wenn wir nichts machten, nicht mehr machten, nicht noch mehr als wir bisher gemacht hätten, wäre es so gut wie sicher, dass das Unternehmen nie wieder seine Tore öffnen würde. Und auch er hat fast geweint dabei. Wir müssen etwas machen, sagte er noch einmal. Man würde uns auf den Müll werfen. Das war so beschlossen worden, irgendwo an höchster Stelle, wo genau wussten wir nicht. Die unser Grab schaufelten, behaupteten, wir seien am Verfall der Welt beteiligt und an der Verbreitung von Gewalt und Barbarei. Am Abend standen die Menschen noch lange beisammen, bevor sie nach Hause gingen. Es war spät, aber keiner wollte sich aufmachen. Meine Freundin stand neben mir. Sie war verzweifelt und weinte. Aber ich glaube, ihre Mutter hat sie getröstet. Am Morgen nach dieser bewegenden Versammlung ist der kleine Sohn meiner Freundin, der gerade 9 Jahre alt geworden war, aus dem 21. Stock gefallen. Er fiel ganz sicher aus Versehen aus der Wohnung, in der er mit seiner Mutter wohnte. Und das Erstaunlichste war die Tatsache, dass er auf dem Bürgersteig landete und einfach wieder aufstand, als wäre nichts gewesen. Als hätte ihn der Wind gebremst. Oder wie eine Katze. Die junge, scheue Frau, die seinen Sturz mit angesehen hatte, behauptete, dass es wohl eher eine Gruppe von kleinen Bäumen gewesen war, die seinen Fall aufgefangen und ihn so gerettet habe. Meine Freundin verhielt sich ganz komisch, hat ganz merkwürdig reagiert. Das ist uns allen aufgefallen und wir waren ein wenig befremdet. Wir spürten etwas, das wir nicht in Worte fassen konnten, und anstatt uns über den guten Ausgang zu freuen, der ja einem Wunder gleichkommt, waren wir alle seltsam niedergeschlagen. Hatte sie denn nicht bemerkt, dass ihr Kind sich hinunterbeugte in die Tiefe? Hatte sie wirklich nichts gesehen? Die junge, scheue Frau verteidigte meine Freundin mehr schlecht als recht, denn meine Freundin hatte Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Die junge Frau verlangte sogar: Wir sollten sie endlich in Ruhe lassen. Lasst sie doch in Ruhe, sagte sie. Da stand meine Freundin auf. Sie war sehr blass und es war ganz still. Und sie sagte etwas, das ich lieber nicht gehört hätte. Elle dit avec calme, tout simplement, que c'était elle qui avait poussé son enfant. C'était elle, oui. Sie sagte ruhig und ohne Umschweife, dass sie ihr Kind hinuntergeschossen habe. Sain et sauf. Dass sie es war, car ja. Cela, und es sei schade, dass ihm nichts passiert pas sei, denn das, voulu. Sagte sie, non, habe sie nicht gewollt, pas ça qu'elle avait voulu faire. Das hatte sie nicht beabsichtigt. Elle aimait son enfant. Sie würde ihr Kind lieben, oh ja. Oh, oui. Aber genau das hatte sie getan, genau das. Sie hatte ihr Kind aus dem 21. Stock in die Tiefe geworfen. Natürlich wollten wir danach gar nicht mehr nach Hause gehen. Wir konnten doch meine Freundin nicht mit ihrem Kind allein lassen. Sollten wir sie anzeigen? Wir waren uns nicht einig, wie wir jetzt am besten vorgehen sollten. Einer fragte sie, ob sie ihre Tat erklären könne. Sie konnte es nicht. Sie sagte, sie wüsste bloß, dass sie es tun musste und mehr nicht. Eine Mutter muss doch einen Grund haben, wenn sie versucht, ihr Kind zu töten, sagte ein anderer. Sie glaubte, ihr Kind sei glücklicher, wenn es erst einmal tot sei. Ich glaube, ich war die Einzige, die ein wenig nachvollziehen konnte, was meine Freundin meinte. Sie sagte, sie habe getan, was sie getan hat, um die Schließung des Unternehmens zu verhindern. Man habe es ihr gesagt und sie habe es getan. Sie sagte, sie wisse, dass die Welt, in der wir gerade lebten, keine wahre Welt sei. Aber sie könne auch nicht tatenlos zusehen. Sie sagte, ja, es möge uns seltsam vorkommen, dass jemand unter diesen Umständen trotzdem etwas unternehmen wolle. Aber inzwischen sei die Situation zu ernst geworden. Und wieder war ich scheinbar die Einzige, die meine Freundin einigermaßen verstand. Ich betone, einigermaßen. Aber wie konnte das Töten ihres Kindes die Schließung eines Unternehmens verhindern? Sie sagte, sie wisse, dass es die Lösung sei, weil man es ihr gesagt habe. Wer hatte es ihr gesagt? Ihre Eltern. Ihre Schwester war entsetzt. Eine Frau sagte, sie verstehe nicht, woher ihre Eltern das wissen konnten. Ganz einfach. Weil sie in der wahren Welt sind, sagte meine Freundin. Denn sie sind ja tot. Und deshalb sagen sie die Wahrheit. Also wenn dir jemand sagt, du sollst dein Kind aus dem Fenster werfen, machst du es, ohne zu fragen, warum? Ja, sagte meine Freundin. Denn was meine Eltern sagen, muss wahr sein. Dann erzählte sie, wie die Toten ihr erschienen. Und dabei sah sie mich an. Ich wurde rot. Ich glaube, sie hat mir sogar zugezwinkert. Und dann sprach sie weiter. Unglaublich, wie sicher meine Freundin sich war. Sie war ganz ruhig, ja, fast heiter. Ich beneidete sie, weil sie sich immer so sicher war. Dann herrschte eine lange Stille. Einer nach dem anderen standen die Leute auf. Wahrscheinlich hatten sie das Bedürfnis, sich ein bisschen die Beine zu vertreten und die Ohren auszuruhen. Schließlich waren wir schon seit Stunden da. Einige bestanden darauf, dass wir zur Polizei gingen. Andere meinten, man müsse ihr erst das Kind wegnehmen. Wir waren alle sehr müde. Und aufgewühlt. Und ich gebe zu, wir wollten nach Hause. Einfach nur nach Hause. Die Schwester versuchte ein letztes Mal, das Kind zu überreden, mit ihr mitzugehen. Aber es hat geweint. Meine Freundin hätte es sowieso nicht zugelassen. Der angebliche Sohn meiner Freundin versprach, auf das Kind aufzupassen. Keine Sorge, sagte er. Und da waren alle ein wenig beruhigt. Wir beschlossen aber, meiner Freundin eine letzte Frage zu stellen, bevor wir eine Entscheidung darüber treffen würden, ob wir gehen und das Kind über Nacht bei ihr lassen. Danach würden wir weitersehen. Sie solle sich die Antwort gut überlegen. Glaube sie wirklich, dass der Tod ihres Kindes die Lösung sei, um die Schließung von Nossilor zu verhindern? Und vor allem, habe sie die Absicht, es nochmal zu versuchen? So. Zu diesen zwei Punkten sollte sie sich ein letztes Mal äußern. Zumindest an dem Abend. Zunächst war sie ganz still. Dann sagte sie: Nein, keine Sorge. Ich versuche es nicht nochmal. Ihr könnt ruhig nach Hause gehen. Siehst du auch ein, dass alles, was du heute Abend gesagt hast, völlig verrückt ist, weder Hand noch Fuß hat und total widersinnig ist? Siehst du das ein? Ja. Du siehst es ein. Ich sehe es ein. Also beschlossen wir, dass wir wahrscheinlich nach Hause gehen konnten. In der Nacht träumte ich, dass ich wieder angefangen hätte zu arbeiten. Das Unternehmen hätte wieder aufgemacht. Bei der Arbeit musste ich die ganze Zeit daran denken, was meine Freundin getan hatte. An ihre Tat, die leider kein Traum gewesen war. Nachts in meinem Traum stürzte ich mich noch mehr in die Arbeit als gewöhnlich, um nicht über all das nachdenken zu müssen. Und am Tag danach sahen wir am Gesicht unseres Politikers, dass noch etwas viel Schlimmeres passiert war. Er sagte: Es ist vorbei, meine Freunde. Es ist vorbei. Das war's. Tut mir leid. Die Schließung von Nossilor war beschlossene Sache, und daran gab es nichts mehr zu rütteln. Und dann lief meine Freundin, die auch da war, eilig aus der Kneipe hinaus. Da hätte ich mir schon denken können, dass irgendetwas nicht stimmte. Eine halbe Stunde später hörten wir Geschrei auf der Straße. Und der Onkel meiner Freundin kam in die Kneipe und sagte bloß: Sie hat ihr Kind getötet. Diesmal hat sie es geschafft. Ich hatte es ja gesagt. Bald sprach man im ganzen Land nur noch von meiner Freundin. Von der Frau, die ihr Kind getötet hatte. Weil sie darunter litt, hatte sie gesagt, dass sie nichts tun konnte, um die Schließung des Unternehmens zu verhindern. Des Unternehmens Nossilor, die Tausende von Menschen um ihre Arbeit bringen würde. Denn das hatten die Leute behalten. Die Menschen waren entsetzt und ergriffen. Ergriffen von der Tat meiner Freundin, einer Mutter, die ihr Kind getötet hatte. Doch sie begannen auch an der anderen Tragödie Anteil zu nehmen, die zu ihrer Tat geführt hatte. Nämlich an der Schließung von Nossilor. Man kam und filmte die Wohnung meiner Freundin, vor allem das Fenster. Das Fenster, aus dem sie ihr Kind gestoßen hatte. Man filmte die Tiefe aus dem 21. Stock. Man filmte auch von unten vom Gehweg aus. Man filmte das Fenster von unten. Man filmte das Auto, auf das das Kind gefallen war. Man filmte die Aufschlagstelle, den Abdruck, den der Sturz des Kindes hinterlassen hatte. Man filmte uns. Man filmte uns, wie wir das Fenster betrachteten. Man filmte uns, wie wir von unseren Wohnungen aus das Fenster betrachteten. Und zum Schluss filmte man uns beim Essen, während wir an das Fenster dachten, aus dem meine Freundin ihr Kind gestoßen hatte. Danach wurden Stimmen aus der Bevölkerung und in der Presse laut, die sagten, dass solche Verzweiflungsakte beinahe verständlich seien. Wenn Menschen bis zum Äußersten getrieben würden. Also fing man an, im ganzen Land die Gründe dafür aufzurollen, warum unser Unternehmen geschlossen worden war. Man hörte nicht auf, darüber zu reden. Die Menschen sagten, sie wollten ganz genau verstehen, was da passiert war. Und niemand verstand mehr, warum es geschlossen werden musste. Und jedermann äußerte extreme Missbilligung darüber. Das hat viel Wirbel gemacht. In den Tagen danach haben Militärflugzeuge aus unserer Gegend Übungen über unseren Köpfen gemacht. Mehrere Stunden lang. An dem Tag half ich, die wenigen Möbel aus der Wohnung meiner Freundin zu räumen, die gepfändet und verkauft worden war, um ihren enormen Schuldenberg zu tilgen. Es dauerte ganz genau 10 Tage eines Menschenlebens, bis die Entscheidung, unser Unternehmen zu schließen, gänzlich in Frage gestellt worden war. 10 Tage nach der Tat meiner Freundin und kurz bevor die Mobilmachung unserer Armee bekannt gegeben wurde, erfuhren wir, dass die Emotionen, die diese Tat hervorgerufen hatte, diese gewaltigen Emotionen, die Verantwortlichen an den unterschiedlichsten Stellen zum Nachdenken angeregt und dazu gebracht hatten, ihre ursprüngliche Entscheidung rückgängig zu machen. Es wurde bekannt gegeben, dass nach kürzester Zeit die Arbeit im Unternehmen Nossilor wieder aufgenommen werden solle. Und an jenem Tag erlaubten wir uns den Gedanken, dass die Tat meiner Freundin, die uns so schockiert hatte, der grauenvolle Mord an ihrem Kind, Früchte getragen hatte. Sie hatte tatsächlich dazu geführt, die Krise zu beseitigen und unsere Arbeitsplätze zu retten. Ganz wie meine Freundin es mit der erstaunlichsten Zuversicht behauptet hatte. Wie sollten wir uns da nicht freuen? Und wie der Zufall es wollte, erfuhren wir an jenem Tag aus den Nachrichten von einem anderen Ereignis. Heute Morgen um 4.38 Uhr sind 19 Kampfflugzeuge vom Typ Mirage von unserer Militärbasis in Verbon-sur-Cône gestartet. Um 4.49 Uhr haben unsere Maschinen ihr Ziel erreicht. Um 4.51 Uhr wurden die ersten Bomben abgeworfen und richteten erste Schäden an. Am Boden wurden die ersten Leichen gezählt. Kaum hatten wir Zeit gehabt zu merken, wie die Zeit vergeht, waren wir schon wieder zusammen, alle vereint, um die Wiedereröffnung von Nossilor am nächsten Morgen zu feiern. Der Politiker, der sich mit aller Kraft dafür eingesetzt hatte, war auch da. Es war ein herrlicher Abend, aber gleichzeitig auch ein seltsamer. Wir mussten alle an meine Freundin denken. Und der, den wir immer noch ihren angeblichen Sohn nannten, verkündete, dass er nicht mehr bei Nossilor arbeiten wolle. Er würde sich stattdessen freiwillig zur Armee melden, sagte er. Er sagte, ich werde mich freiwillig zur Armee melden. Der nächste Morgen war sowas wie ein großer Tag. Als ich das Unternehmen betrat, hätte ich fast angefangen zu weinen. Mir kamen all meine alten Gefühle entgegen. Es war, als ob ich nach Hause käme. Alles war genau so wiederhergestellt worden. Von der Katastrophe war nirgends eine Spur. Als wäre überhaupt nichts passiert. Wir kamen zur Arbeit wie immer. Aber in dem Moment, als ich meine Arbeit wieder aufnehmen wollte, spürte ich etwas ganz Merkwürdiges in mir. Der Kreislauf in mir war unterbrochen. Ich hatte keine Energie mehr. Ich hatte keine Kraft. Ich fühlte mich so schwach, dass ich mich hinsetzen musste. Ich musste in die Krankenabteilung. Dort wurde ich untersucht. Nach ein paar Tagen stellte man fest, dass ich ein Kind erwartete, schon seit einigen Monaten. Ein Kind? Ich? Wie konnte das denn sein? Was war denn da passiert? Was hab ich gemacht, dass sowas passieren konnte? Was für eine Katastrophe. Das Schlimmste war, dass ich nicht genau wusste, dass ich überhaupt nicht sicher war, ob das wirklich geschehen war, was eine Frau tun muss, damit es so weit kommt. Nein, das weiß ich bis heute nicht. Ich kann's nicht sagen. Nicht mit Sicherheit. Und das ist doch furchtbar. Meine Freundin kam in eine Institution, die weit weg war von dort, wo wir wohnten. Eines Tages kam einer auf die Idee, dass es doch eigentlich ganz schön wäre, wenn wir alle hinführen, um sie zu besuchen. Dort im Flur trafen wir den, den wir monatelang ihren angeblichen großen Sohn genannt hatten. Oder ihren Sohn in Anführungszeichen, der gekommen war, um sich zu verabschieden. Weil er jetzt fortgehe, sagte er. Es war aber ein netter Besuch, denn meine Freundin schien sich zu freuen, dass wir da waren. Natürlich habe ich ihr nichts von meinem Zustand erzählt. Als wir wieder aufbrachen, sagte sie mir, dass sie froh darüber sei, was sie getan habe und dass sie auf sich gehört habe. Sie sagte, sie erhalte so viele Briefe, die ihr Mut zusprechen und sogar Dankesbriefe. Aber sie sagte mir, dass sie gar keine Anerkennung brauche, dass es ihr gut gehe. Nachdem wir gegangen waren, ist die junge, scheue Frau, die mit uns gekommen war, noch einen Augenblick bei ihr geblieben. Wir wissen nicht, worüber sie gesprochen haben, was die junge Frau ihr eigentlich sagen wollte, was sie ihr zu sagen hatte, was sie meiner Freundin sagen wollte. Aber ein paar Tage später hat diese junge Frau, die nach dem Besuch bei meiner Freundin ziemlich verzweifelt wirkte, versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Zum Glück ist es ihr nicht gelungen. Am nächsten Tag ist sie, wahrscheinlich aus bloßer Verzweiflung, zur Polizei gegangen und hat sich selbst eine Reihe von Frauenmorden bezichtigt, die vor einiger Zeit in unserer Gegend begangen worden waren und die großes Aufsehen erregt hatten. Ich weiß nicht warum, aber man glaubte ihr. Ich finde ja, dass sie überhaupt nicht wie eine Kriminelle aussah. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie ordinaire. Je travaille, je suis heureuse. Ma douleur dans le dos s'est complètement endormie. Je pense souvent à mon amie. Elle m'écrit. Ich führe heute wieder ein normales Leben. Je me suis liée d'amitié avec cette femme justement. Ich bin glücklich. En qui mon ami, meine Rückenschmerzen haben ganz aufgehört. Voyait une femme qui lui aurait ressemblé. Ich denke oft an meine Freundin. Cette femme est venue travailler dans le même atelier que moi. Sie schreibt mir. Un poste ich bin jetzt mit der Frau befreundet, in der meine Freundin, die sich immer Ähnlichkeiten zwischen den Leuten einbildete, Ähnlichkeit mit sich selbst gesehen hatte. Diese Frau arbeitet jetzt im selben Produktionsbereich. Et nous nous entendons toutes les deux. Ihr Arbeitsplatz ist nicht weit von meinem entfernt und wir beide verstehen uns ausgezeichnet. Est-ce donc le travail qui nous lie ainsi si fortement? Ob es die Arbeit ist, die uns so stark verbindet? Est-ce donc le travail? Wer weiß? Qui nous lie ainsi si fortement? Wer weiß? Die Händler von Joël Pommerat, aus dem Französischen von Bettina Arlt. Es sprachen Verena von Beer, Chris Pichler, Nina Schopka, Jürgen Kirchhoff, Merten Schröter und Bert Linnemann. Akkordeon Andrea Carola Kiefer, Geräusche und Spielzeugakkordeon Sophie Biesanz. Technische Realisation Ulrich Speicher und Helga Ruben. Regieassistenz Henrike Fuder, Regie Marguerite Gâteau, Produktion Saarländischer Rundfunk 2008.